Wir hofften in den 60ern, trotz Pop und Spuk und alledem, es würde nun den Bonner Herrn scharf eingeheizt, trotz alledem. Doch nun ist es kalt, trotz alledem, trotz SPD und alledem. Ein schöner Kaiser hinter dem Durchbruchsbündnis, trotz alledem. Nochmal den Refrain. Doch nun ist es kalt, trotz alledem, trotz SPD und alledem. Ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns, trotz alledem. Auch Richter und Magnifizenz samt Polizei und alledem. Sie pfeifen auf die Existenz von Freiheit, Recht und alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Grundgesetz und alledem, drückt man uns mit Berufsverbot die Gurgel zu, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Grundgesetz und alledem, drückt man uns mit Berufsverbot die Gurgel zu, trotz alledem. Doch hat der Staat sich nur blamiert, vor aller Welt, trotz alledem. Auch wenn die Presse Lügen schmiert, das Fernsehen schweigt, trotz alledem. Trotz Misstrauen, Angst und alledem, es kommt dazu, trotz alledem, dass sich die Furcht in Widerstand verwandeln wird, trotz allem. Trotz Misstrauen, Angst und alledem, es kommt dazu, trotz alledem, dass sich die Furcht den Widerstand verwandeln wird, trotz allem.